Ja, danke. Ich muss mich erstmal entschuldigen, dass es später geworden ist und dann auch noch, dass ich diese Gedichte leider nicht in Kopie dabei habe. Ich war davon ausgegangen, dass es in der Redaktion der Jungle World einen Kopierer gibt, aber den gibt es nicht. Aber es geht, glaube ich, jetzt auch so, weil das Ganze sowieso diesmal nicht so ein geschlossener Vortrag wie beim letzten Mal wird, sondern eher erstmal so eine Art Material- und Gedankensammlung zu einer Sache, die mich schon länger beschäftigt und die ich hier erstmal so vorläufig versuchen möchte zu skizzieren. Die Texte, auf die ich mich beziehe, werde ich dann vorlesen und kommentieren. Das geht, glaube ich, auch so ganz gut. Und da es nicht so viele sind, dann hat es eben eher so diesen berühmten Workshop-Charakter, den alle heute immer so haben wollen, womit man immer so rumkommunizieren kann. Ja, also dieser Begriff des Engagements, der jetzt schon gefallen ist, ist tatsächlich sehr wichtig so für die Ausgangsidee, die ich hatte bei dieser Beschäftigung mit den späten Gedichten von Celan. Wenn man so in diesen, also vielleicht fangen wir mal so an, es gibt ja so in linken Auseinandersetzungen mit Kunst ganz bestimmte spezifische Vorlieben und Abneigungen, aus denen man irgendwie kaum herauskommt, wenn man überhaupt irgendwas zu diesem Thema machen möchte, wenn überhaupt was zur Kunst mal angeboten wird, dann sind das eben von vornherein Themen, die repräsentativ sind für verschiedene, eigentlich würde ich sagen, sozusagen vorweggesetzte Vorstellungen davon, was engagierte Dichtung oder Kunst denn zu sein hat. Und da gibt es eben so, also jetzt abgesehen mal von dieser Pop-Fraktion oder von Leuten, die irgendwie Punk oder alles Mögliche von Punk bis Lady Gaga oder so da besonders bevorzugt und Populärkultur überhaupt als linkes Thema versuchen zu exponieren, dann diese Vorliebe für eben eine bestimmte Tradition der Avantgarde, die sich als eigentlich unter diesem Sammelbegriff so der Zerstörung der Kunst eigentlich fassen lässt. Also versuche sozusagen die Kunstautonomie als einen Restbestand bürgerlicher Ideologie zu liquidieren zugunsten von einer dann unterschiedlich bestimmten Form von Praxis. Also all diese Tendenzen, die dann Peter Bürger später zusammengefasst hat unter diesem Begriff der Verbindung oder Aufhebung des Gegensatzes von Kunst und Lebenspraxis. Und diese Leute beziehen sich sehr oft vor allem auf den Kunstwerkaufsatz von Walter Benjamin, wo ja tatsächlich in anderen Schriften von Benjamin auch, aber da besonders dezidiert, mit dieser Kritik am Begriff der Aura des Kunstwerks, die Benjamin eigentlich mehr oder weniger gleichsetzt mit der Ideologie der Kunstautonomie im bürgerlichen Sinn, also wo in dieser Kritik der Aura dann sowas schon gedacht wird wie eine Zertrümmerung auch des Kunstwerks, des autonomen Werks zugunsten einer irgendwie freien Praxis. Also Benjamin spricht da auch dann von Training und so, ne? Und das sind so Elemente, die interessanterweise Adorno im Briefwechsel mit Benjamin an diesem Kunstwerkaufsatz sehr stark kritisiert hat. Also an diesem Punkt der Beziehung auf den Begriff der Aura kann man tatsächlich sehr gut sehen, was Adorno und Benjamin bei aller Ähnlichkeit dann auch unterschieden hat, nämlich dass Adorno dieses Konzept der Massenkunst, was Benjamin da, also der emanzipatorischen Massenkunst, wenn man das mal so nennen will, was Benjamin da vertritt, von vornherein sehr skeptisch betrachtet hat und demgegenüber eben diesen Begriff der Aura mit der Formulierung wieder stark zu machen versucht, die Aura sei das vergessene Menschliche, wie er das nennt, die Spur des Menschlichen an den Dingen, eigentlich also die Spur der Arbeit sozusagen am Kunstwerk und lasse sich nicht einfach in eins setzen mit Ideologie, also mit bürgerlicher, der Ideologie der Kunstautonomie, sondern Adorno macht in dem Zusammenhang sehr viel stärker diesen Begriff des Scheins auch geltend als etwas, was eben nie nur ideologischer Schein ist. Also das, genau, und das. Diese Fraktionierung sozusagen findet man dann so in linken Diskussionen über Kunst auch wieder, weil es dann eben so eine andere Fraktion gibt, die irgendwie eigentlich sich nur auf Schönberg und so bezieht, also der aber in ähnlich starrer Weise eigentlich das, was dann Adorno exponiert hat, als besonders wichtig für sein Kunstverständnis, also Beckett, eben die ganze neue Musik, also das kennt man ja, dann rezipiert und aber dann den Blick eigentlich auch nicht auf irgendwas anderes mehr lenken möchte und von vornherein alles, was irgendwie scheinbar kommunikativer oder populärer ist, ablehnt. Und irgendwie gibt es da überhaupt keine Diskussion. Und irgendwie ist diese ganze Diskussion in diesem politischen Kontext also doch geprägt von einer extremen Kunstfremdheit. Und das ist interessant in Bezug auf Celan, weil die Rezeptionsgeschichte von Celans Werk eng damit zu tun hat. Celan ist ja so in der früheren Phase seines Schaffens, so bis in die späten 60er Jahre hinein, aber diese Rezeption bezieht sich hauptsächlich auf das frühere und mittlere Werk, eher unter diesem Paradigma der hermetischen Dichtung, der Dichtung des Verstummens, der Negativität und so, wobei Negativität nicht in diesem adornischen Sinn begriffen worden ist, sondern eher in so einem existenzialontologischen Sinn wahrgenommen worden. Und also bezeichnend für diese Rezeption ist ein relativ frühes Buch von Gadamer über Celan, wo Gadamer eigentlich ganz programmatisch erklärt, dass diese Gedichte keine politischen oder gesellschaftlichen Gehalte hätten, sondern dass alles sozusagen getilgt wird zugunsten von so einem Sprachabsolutismus. Also da wird Celan relativ, obwohl die Frage ist, ob Gadamer das überhaupt auch richtig begriffen hat, aber relativ bruchlos in diese Tradition so der Sprachabsolutismus so von Mallarmé und des französischen Symbolismus gestellt, also einer sich selbst absolut setzenden Sprache, die aber sich auf Empirie überhaupt nicht mehr bezieht. Nicht? Das ist bei Mallarmé dieses Diktum, dass die Wirklichkeit als das Niedere ausgeschlossen werden muss. Und das hat es also leicht gemacht, Celan zu gutieren als so ein Dichter, den man in Anschlag bringen konnte, gegen das, was sich damals so als engagierte politische Literatur zu konstituieren begonnen hat, also eben wozu dann in der späteren Phase auch Enzensberger gehört. Aber das hat ja schon früher angefangen. Also es gibt ja einen starken positiven Rekurs auf diese ganze Brechtsche Tradition, das Brechtsche Verständnis politischen Engagements in der deutschen Literatur dieser Zeit. Und Celan ist dann eigentlich als so Gegenpart zu denen aufgebaut worden. Und man hat gar nicht gesehen, dass in diesen Texten ganz explizite Bezüge auf Empirie drin sind. Also zum Teil nicht, dass zum Beispiel diese bekannten angeblichen Neologismen, die schon in den Titeln Faden, Sonnen, Schneepart und so, oder diese seltsamen Wörter alle überhaupt gar nicht neu sind, sondern alle aus Wörterbüchern stammen, aus geologischen, naturwissenschaftlichen, medizinischen, sonstigen Wörterbüchern und dass auch sonst diese Gedichte, darauf werde ich nachher noch anhand von ein, zwei Beispielen kommen, ganz explizit, also unmittelbar geradezu auf empirische Erfahrungen und historische Tatsachen und Geschehnisse rekurrieren. Und das ist dann eigentlich erst in den 70er Jahren, eben im Zuge von dieser Studie von Marlies Jans, vom Engagement absoluter Poesie, wo auch Gadamer zum ersten Mal in Bezug auf seine Celan-Deutung kritisiert wird, dargestellt worden, dass eben dieses Celans Lyrik einen durchaus in einem dezidierten Sinn als engagiert verstanden werden kann, aber eben im Sinne eines Engagements, und da schließt sie sehr stark an Adorno an, was sich gerade erst konstituiert in der Abwehr, in der Negation, in der Ablehnung, sich in Dienst zu nehmen für politische Zwecke. Und es gibt tatsächlich, darauf komme ich auch gleich bei den Beispielen, einige Gedichte von Celan, die sich explizit auf Brecht und Enzensberger beziehen und als eine Kritik an dieser Tradition deuten lassen, aber eben in dem Sinne, dass nicht der Begriff des Engagements abgelehnt wird, sondern dass er im Sinne von einer Eigengesetzlichkeit der lyrischen Sprache, die eben nicht sich instrumentalisieren lässt für, sei es auch irgendwie progressive Aussagen, begriffen wird. Ne? Und dieses Buch war eigentlich sehr wichtig dann so in den späten 70er Jahren für die Diskussion um Celan. Er hat aber leider dazu geführt, ohne dass das dem Buch vorzuwerfen wäre, dass dann im späteren, so seit den 80er Jahren, Zelan eben so als Holocaust-Dichter irgendwie vereinnahmt wird. Ne? Und man, also das Einzige, was übrig geblieben ist von dieser sehr komplexen Konstruktion des Begriffs des Engagements, der da entwickelt wird in Bezug auf Adorno, ist so in dem akademischen Alltagsbewusstsein eben, dass diese Unverständlichkeit dieser Lyrik eben mit Auschwitz zu tun hat. Ne? Also so könnte man sagen. Und das ist nun, finde ich, wieder mittlerweile so in der Auseinandersetzung mit Zählern und auch überhaupt in diesem ganzen Kunst-Auschwitz-Kontext, der inzwischen auch schon so eine richtige Wissenschaftsindustrie geworden ist, ein sehr problematischer Aspekt, weil man damit, weil erstens, das wird gar nicht so oft gesehen, damit zunehmend so, also eigentlich realistische oder dokumentarische Formen der Auseinandersetzung mit dem Holocaust irgendwie marginalisiert werden, also etwa sowas wie Primo Levi, nicht? Oder so diese Lagerberichte und so, die es gibt, gelten inzwischen eigentlich gar nicht mehr so richtig als Literatur, sondern das ist eher so Information und wird als solche gewürdigt. Aber es hat sich so eine Art Eigentlichkeitspathos in diese ganze Auseinandersetzung mit der sprachlichen Verarbeitung des Holocaust, wenn man das so nennen möchte, eingeschlichen, die irgendwie behauptet, darüber könne man gar nicht sprechen, da muss man verstummen und so. Und dann muss immer Zählern als Kronzeuge herhalten. Und man sieht nicht, dass eben etwa jemand wie Primo Levi oder auch Kertész ganz entschieden gesagt haben, dass das nicht stimmt. Nicht, also nicht gegen Zählern, sondern gegen diese Vereinnahmung, sondern dass man das ganz einfach erzählen kann. Ne? Also wenn man etwa von Kertész diesen Roman eines Schicksallosen liest, der ist gerade deshalb so schockierend und unglaublich, weil er eigentlich in einer ganz realistischen und irgendwie naiven erscheinenden Sprache von diesen Ereignissen erzählt und zeigt, dass es eben nicht diesen Bruch gibt zwischen dem Alltag und dann dieser Hölle, da, über die man nicht mehr sprechen kann, sondern dass das alles identisch ist und dass man in gewisser Weise auch ganz nüchtern darüber berichten kann. Und diese Einsicht, die eben gerade von Überlebenden, die darüber geschrieben haben, immer wieder formuliert worden ist, wird dann in so einem akademischen Milieu irgendwie ausgeblendet und verdrängt und man kapriziert sich darauf, dass man sozusagen nur chiffriert darüber reden kann. Ne? Und dann, das ist natürlich dann vor allem Lyrik und möglichst hermetische Lyrik. Und das ist eigentlich wieder eine Entschärfung und Entpolitisierung dieser Erkenntnisse, die Forschung in den 70er Jahren da schon gewonnen hat. Und so als Versuch, da was beizusteuern, um dagegen zu argumentieren, eignet sich, finde ich, sehr gut dieses spätere Werk von Zählern. Denn es ist ja auffällig, dass die meisten, die sich so auf Zählern in diesem Auschwitz-Kontext beziehen, eben eher so diese mittleren Gedichtbände untersuchen, also Sprachgitter, wo diese Engführung drin ist, dieses Gedicht. Die Todesfuge natürlich, die ist inzwischen schon so ein bisschen out, ne, die ist zu abgeschmackt. Oder dann eben die Niemandsrose und so. Und dass dieses Spätwerk, was in vielerlei Hinsicht sich ganz stark unterscheidet von den früheren Texten, gar nicht mehr unter diesem Aspekt so gesehen wird. Also dieses Buch von der Marlies Jans, auch, das ist auch dem Buch wieder nicht vorzuwerfen, das ist gerade in der Zeit entstanden, auch als das noch neu war, endet sozusagen mit einem Kapitel zum Spätwerk über den Band Atemwende ja, das kommt aber gemessen an der Menge an Texten, die Zählern in dieser späten Phase produziert hat, dann irgendwie zu kurz. Und die ganze Zählern-Forschung, die jetzt mittlerweile über Derrida eigentlich sich wieder so über die Derrida-Rezeption so heideggerisiert hat, hebt also auf diese späten Texte nicht ab, weil offensichtlich deren Sprachverfahren nicht vereinbar ist mit diesem Pseudo-Dekonstruktivismus. Nicht, also das ist eine andere Entwicklungslinie, die man sehen kann, um das noch kurz anzudeuten, in der Zählernforschung, nicht nur wieder in der Zählernforschung, sondern allgemein kann man das beobachten, dass diese Derrida-Rezeption, darüber müsste man auch mal, müsste man sich genauer mal mit beschäftigen, in Deutschland vor allem wirklich die Funktion hat, so heideggerianische Denkfiguren wieder zu rehabilitieren. Nicht? Also in Frankreich hatte das, glaube ich, einen ganz anderen Stellenwert, diese Lektüren von Derrida, als in Deutschland, weil in Deutschland Derrida sozusagen eigentlich sehr stark durch diese Heidegger-Optik wahrgenommen wird. Und das passt eben genau zu dieser, was ich als Eigentlichkeitspathos bezeichnet habe, also zu dieser Rückkehr zu solchen Gedankenfiguren des Unsagbaren und so. Nicht, also es gibt von Derrida einen Aufsatz über Celans Gedicht Schibbolett, wo er also zu katastrophalen Fehldeutungen da kommt und also zum Teil sind eben so Formulierungen kommen, vor allem wie Auschwitz ist immer, jeder Tag hat sein Auschwitz und so. Also da bieten sich sozusagen schon so Möglichkeiten, um eben genau diese historische Erfahrung auf die Celans Gedichte ja durchaus nicht nur, aber sehr wichtiger, was ein wichtiger Gehalt ist von Celans Werk, das im Grunde wieder so zu reontologisieren. Und diese späten Texte, denke ich, so seit diesem Band Fadensonnen, also die letzten drei heißen Fadensonnen, Lichtzwang und Schneepart und sind dann zum Teil auch nicht mehr erschienen, aus dem Nachlass ediert worden, aber relativ fertig bearbeitet, sind, denke ich, schon irgendwie eine Antwort auf diese Vereigentlichung, also auf diese Rezeption Celans als so ein negativen Theologen oder so. Also das kann man daran sehen, dass die Gedichte sich, und damit komme ich jetzt zu dem zweiten Teil, also ein kleiner Versuch, ein bisschen zu skizzieren, allgemein, wie diese Texte sprachlich aussehen, sowohl produktionsästhetisch wie in ihrem ganzen Sprachmaterial sehr stark unterscheiden von den früheren. Produktionsästhetisch ist auffällig, das kann man jetzt an den kritischen Ausgaben überhaupt erst richtig nachvollziehen, dass die viel schneller produziert worden sind. Also dass dieses langsame Arbeiten, zum Teil also akribisch über Jahre hinweg arbeiten an einem Text oder so, dass das wegfällt, sondern diese späteren Texte sind großteils auch datiert, nicht in der Druckfassung, aber in den Handschriften und beziehen sich damit sozusagen viel implizit zumindest viel unmittelbarer auf einen bestimmten Tag und so und haben auch in ihrer ganzen Sprachform was tendenziell sentenziöses, epigrammatisches ja, viel polemischeres als diese früheren Texte. Und es sind außerdem, das ist der zweite Punkt, viel mehr Gedichte. Also das sind zum Teil dann auch aus dieser Zeit, wo er in der Klinik war, fast von jedem Tag ein Gedicht. Also das hat in der Produktionsästhetik erinnert das eigentlich stark so an Gebrauchsdichtung, aber in der Art, wie es, also in der Sprachform dann eigentlich natürlich wiederum überhaupt nicht. Und das ist, also schon dadurch ist sozusagen in der Art, wie die Gedichte entstanden sind, ein extremer Bruch erkennbar zu den früheren Texten. Und das setzt sich fort in dem Sprachmaterial. Also es gibt natürlich auch noch Bezüge so zur Theologie und zum jüdischen Mystik und so, also was vor allem in dem Band Niemandsrose sehr wichtig ist und dann immer stark auf diese Holocaust-Thematik bezogen wird. Aber es finden sich in diesen Texten dann, das werden wir gleich noch sehen, erstens so eine Tendenz zum Karlauer, würde ich sagen, zum Zynismus, also zu so auch so niederen Formen von, also schroffer Komik, was ich eben als Sarkasmus versucht habe zu bezeichnen. Warum, das sage ich nachher nochmal anhand der Gedichte. Es findet sich viel mehr Vulgärsprache, Alltagssprache, so aus der Sphäre so der Technik, der Alltagskultur, auch so der Verwaltungssprache und so, mit denen auf eine sehr interessante Art umgegangen wird, die man in den früheren Texten überhaupt nicht kennt. Das heißt, das ganze Sprachmaterial wird eigentlich, es wird, glaube ich, noch deutlich, wenn ich einzelne Beispiele nenne, drastisch so profaniert und geradezu, es hat so eine Tendenz, eine Schändung von hoher Sprache. Indem etwa die Licht, das kann man an der Lichtmetaphorik gut zeigen, die ja irgendwie sehr stark an dieser auratischen Tradition ästhetischer Schein und so auch bis hin zu den theologischen Konnotationen vorbelastet ist und die in diesen Texten dann immer nur noch so als Neonlicht oder beleuchtete Tafeln oder also so technisiert und enteigentlicht wird und so ähnlich wird mit ganz unterschiedlichen anderen Elementen so dieser hohen lyrischen Tradition umgegangen und einer viel derberen und drastischeren Weise. Und außerdem haben die Gedichte in der Formulierung, oft ist das ja nur ein einzelner Satz, eben wirklich so eine Tendenz zur Sentenz, würde ich sagen, nicht? Also nicht zum Aphorismus. Der Aphorismus ist ja eher eine Form so des bürgerlichen Zeitalters eigentlich noch. Oder der Aphorismus hat ja so, finde ich, die Schwierigkeit, dass im Aphorismus nicht immer natürlich, aber tendenziell so was Sattes, Selbstzufriedenes steckt, nicht? Als ob da sozusagen jemand jetzt in einem Satz irgendwie was über die ganze Welt sagt, was für immer richtig ist. Und wenn man Aphorismen liest, lesen die sich heutzutage immer so, als wären sie irgendwie schon für den Tageskalender oder das Poesiealbum geschrieben. Und diese Tendenz sozusagen zum Fertigen oder zur Anmaßung von Totalität so, steckt hier drin nicht. Deswegen kann man das nicht aphoristisch nennen, sondern eher so epigrammatisch, sentenziös. Ich werde das mal anhand, also das wird, glaube ich, deutlich jetzt bei einigen Beispielen. Das erste Gedicht, was ich vorlesen möchte, bezieht sich direkt auf Brecht. Und zwar und damit auch auf diese Engagementkonzeption, auf diese Zeile von Brecht, wonach es ein Gespräch über Bäume fast schon ein Verbrechen sei, weil es das Schweigen über so viel Unheil oder was auch immer mit einschließt, nicht? Also das ist so eine Kritik an, also eigentlich etwas langweilige Kritik an irgendwie dem, was man normalerweise als Lyrik versteht oder so, nicht, dass da also so diese ganze Natursphäre und so, das ist schon ein Verbrechen, darüber zu reden, weil ja in der Welt so viel Unheil geschieht. Und dieses Gedicht, hier sind alle Titel, haben alle keine Titel, heißt Ein Blatt baumlos für Bertolt Brecht. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch beinahe ein Verbrechen ist, weil es so viel Gesagtes mit einschließt? Nicht? Und da kann man also schon sehen, das ist ja gewissermaßen eine Antwort an Brecht, wie hier umgegangen wird mit diesem Rekurs auf Natur und dieser Opposition, die bei Brecht aufgemacht wird zwischen so Naturlyrik oder traditioneller Lyrik und Engagement. Indem eben schon heißt ein ba Blatt baumlos, nicht? Damit ist nämlich sozusagen das beschriebene Blatt gemeint, das also mit dem Baum nichts mehr zu tun hat. Also das wird sozusagen von vornherein selbstreflexiv gewendet auf den lyrischen Text für Bertolt Brecht. Also das wird von vornherein als eine Antwort markiert, ne? Die in gewisser Weise schon reflektiert, was in diesem Brecht-Gedicht gesagt wird, indem es hier eben um ein baumloses Blatt geht, was Brecht gewidmet ist. Und dann aber eben, was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch beinahe ein Verbrechen ist, weil es so viel Gesagtes mit einschließt? Und das ist halt eigentlich, und das ist schon ganz symptomatisch für diese Wendung, die all diese Gedichte haben, eben, dass insgesamt diese Inhaltssphäre, die in dem Brecht-Gedicht, auf das hier geantwortet ist, dominant ist, nicht? Indem man das eigentlich in so eine Botschaft fast übersetzen kann, ne? Dass also Gespräche über Bäume irgendwie barbarisch sind heutzutage, dass das eigentlich zurückgewendet wird auf eine selbstreflexive Figur, von der man zunächst mal gar nicht sagen kann, was das eigentlich heißen soll, ne? Warum ein Gespräch ein Verbrechen ist, weil es so viel Gesagtes einschließt, mit einschließt. Ne? Also wendet sich ja hier einerseits viel eher gegen bestimmten Umgang mit Sprache und nicht gegen einen bestimmten Rekurs auf Natur, nämlich eine Sprache, die sozusagen immer nur Gesagtes enthält und damit aber, indem es als Antwort auf Brecht markiert wird, auch wird sozusagen diese Sprache, die Brecht spricht, selber als eine, so kann man das zumindest deuten, bezeichnet, die eben immer nur Gesagtes mit einschließt. Ne? Und diese Figur des Einschließens, die kommt auch häufig in den Texten vor, impliziert aber gleichzeitig natürlich auch irgendwas von einem Gefangensein. Also dass das Gesagte ja eben eingeschlossen ist in diesen Gesprächen und irgendwie nicht zu sich selber kommt. Und das, was vielleicht darin lebendig sein könnte, eben durch das Gespräch eingeschlossen wird. Und das wird als Verbrechen bezeichnet, nicht? Also das ist vielleicht so interessant, um zu sehen, wie man diese beiden Engagementbegriffe zueinander ins Verhältnis setzen kann. Das ist nicht einfach nur Opposition, nicht? Sondern es wird schon in gewisser Weise natürlich mit dieser ersten Zeile, Baum, ein Blatt baumlos, irgendwie Brecht, also dieser Aussage von diesem Brecht-Gedicht Recht gegeben, ne? In dem sozusagen dieses Gedicht als ein baumloses markiert wird. Auf der anderen Seite wird aber hier für ein Sprachverständnis plädiert, was eben nicht instrumentell ist, nicht sozusagen also nicht inhaltsästhetisch, sondern wo eben ein bestimmtes Verständnis von Engagement vorausgesetzt ist, was sich durch die Form artikuliert. Ne? Wobei dieses Gedicht selber noch verhältnismäßig kommunikativ ist. Ne? Jetzt zu dem zweiten Punkt, um mal zu zeigen, wie ich da so auf Empirie rekurriert wird. Eines der ersten Gedichte aus Fadensonnen werde ich jetzt mal vorlesen. Man kann das natürlich hier nicht erschöpfen, ich möchte immer nur ein paar Punkte hervorheben. Heißt Frankfurt September. Blinde, lichtbärtige Stellwand. Ein Maikäfertraum leuchtet sie aus. Dahinter, klagegerastert, tut sich Freuds Stirn auf. Die draußen hartgeschwiegene Träne schießt an mit dem Satz zum letzten Mal Psychologie. Die Similidole frühstückt, der Kehlkopfverschlusslaut singt. Und da kann man sehen, dass also schon durch diese erste, hier ist es tatsächlich ein Titel, aber das ist sehr selten, Frankfurt September, das wird, also, glaube ich, auch nie. Also da, ne, das ist ein markiertes Gedicht ja schon als ein Gedicht über die Buchmesse. Ne? Die Buchmesse findet in Frankfurt im September statt. Und dann erkennt man nämlich, dass da tatsächlich also es geht ja um Schriftsteller hier. Ne? Es geht um Freud, um Kafka. Also dieser Satz zum letzten Mal Psychologie kommt von Kafka und diese Similidole bezieht sich auf Kafka. Und dann kann man eigentlich, was sicherlich erstmal auch unzureichend wäre, aber so vorläufig diese merkwürdigen Bilder irgendwie fast so naturalistisch verstehen, nicht? Diese lichtbärtige Stellwand ist dann irgend so ein beleuchtetes, halt da irgend so eine Reklame, nicht? Der Maikäfertraum leuchtet sie aus. Freuds Stirn kann sich auf irgendein Bild beziehen, auf einem Buch, nicht? Und Frühstücken bezieht sich auch irgendwie so auf diese Messe, kann man auch auf diesen Messekontext beziehen. Das ist natürlich deswegen nicht eine Beschreibung der Messe, aber es geht hier offensichtlich in irgendeiner Weise, die man jetzt nicht erschöpfend abhandeln kann und mir auch nicht ganz vollständig klar ist, um die Auseinandersetzung mit der Vermarktung oder Kulturindustrialisierung von Kultur, nicht, was eben durch diesen Titel schon angedeutet ist. Und das ist ganz symptomatisch, das setzt eigentlich dieses Prinzip der Datierung, was in den Handschriften vorhanden ist, fort, dass diese Gedichte konkret bezogen werden auf bestimmte Ereignisse, ne? Und das ist tatsächlich so ein Element von Gebrauchsdichtung, was hier auf eine sehr heterodoxe Art eingesetzt wird. Also es bezieht sich tatsächlich wieder viel stärker auf, scheinbar unmittelbar auf Empirie. Dann kann man an diesem Gedicht zeigen, eben was ich am Anfang schon gesagt habe, diesen Umgang mit der Lichtmetaphorik, nicht? Also diese lichtbärtige Stellwand, das ist ein ganz typisches Bild für diese späten Texte, dass der Lichtbart des Propheten, nicht? Das hat ja diese theologische Konnotation. Gleichzeitig ist da mit der Blindheit, nicht? Das bezieht sich ja auch auf so Konzepte von Dichter als Propheten oder als Seher, der blinde Seher, nicht? Also diese Motive klingen ja hier alle an, aber das wird dann eben sozusagen geerdet. Oder so profaniert durch diese Stellwand, nicht, was irgendwie so, also es ist eine drastische, derbe Versachlichung, ne? Und der Maikäfer, ein Maikäfertraum leuchtet sie aus, ne? Das ist ja sozusagen auch dieses Moment des Geheimnisses und der Tiefe und Unergründlichkeit, die ein Traum vielleicht hat, wird sozusagen profaniert durch dieses, dass der Traum diese Wand ausleuchtet. Und Ausleuchten hat ja zugleich auch was von Spionieren und von Überwachen. Ne? Und gleichzeitig kommt in dieser Strophe, wo es heißt, die draußen hart geschwiegene Träne schießt an mit dem Satz zum letzten Mal Psychologie, auch wieder dieses Bild des Sich-Verschließens, ne, was wir in dem ersten Gedicht hatten, mit diesem Eingeschlossensein, was auch sich durch all diese späteren Texte zieht. Also, dass die Träne sich hart schweigt. Nicht, das kommt allerdings schon in früher. Diese Kristallmetaphorik ist für Celane insgesamt sehr wichtig. Also also die Träne sozusagen als Bild für organisches Leben und Ausdruck von Leid, eben nur als gefrorene eigentlich, verhärtete sprechen kann. Nicht? Also das heißt dann, sie schießt an. Das ist ja auch ein Bild von eigentlich, also es zerstört ja diese Vorstellung von Organizität mit diesem Satz zum letzten Mal Psychologie. Also in diesem Satz kristallisiert sich irgendwie diese hart geschwiegene Träne. Und eine ähnliche Gedankenfigur kommt dann an diesem Schluss. Das ist auch ganz typisch für diese Texte, der Kehlkopfverschlusslaut sinkt. Ne? Weil da eben diese Vorstellung von Lyrik als poetischem Gesang hier eben bezogen wird auf den Kehlkopfverschlusslaut, der eigentlich überhaupt nichts ist, sondern nur ein erstickter Laut. Ne? Das richtet sich natürlich nicht nur so gegen Vorstellungen von lyrischen Sängern, die in der Zeit ja sowieso schon völlig überholt waren, sondern auch gegen eine bestimmte Ästhetik des Schmerzes, die man eher so als expressionistisch bezeichnen könnte, also oder auch Vorstellungen, die es bei Büchner noch gibt, dass sozusagen im Schrei oder im Laut, im kreatürlichen Laut noch irgendwie das menschliche Leiden sich angemessen artikulieren kann. Denn der Kehlkopfverschlusslaut ist ja sozusagen noch nicht mal das, sondern ist eigentlich ein erwürgter, ein erstickter Laut. Ne? Und das realisiert sich auch sprachlich schon durch dieses Wort Kehlkopfverschlusslaut, nicht? Also schon allein durch dieses Wort, was eigentlich als Wort schon gänzlich unlyrisch ist. Ne? Das ist ja so ein klangloses Wort, was alles, was man mit Lyrik verbindet, denunziert eigentlich oder dementiert. Diese Sphäre der Kulturindustrie findet sich, das hatte ich ja schon angedeutet, in diesen späten Gedichten auch sehr oft. Also in dem Sinne, dass da eben ganz viele Technikmetaphern vorkommen, in zum Teil befremdlichem Zusammenhang. Und ich habe den Verdacht, dass das wirklich, dass man das verstehen könnte als ein Versuch der Kritik an dem, was tatsächlich eben in der kritischen Theorie Kulturindustrie heißt. Da gibt es zum Teil explizite Bezüge. Also dazu möchte ich auch ein Gedicht aus dem letzten Band, Schneepart, was ich sehr gut finde, wo man das gut zeigen kann, vorlesen. Das heißt, es sind schon die Kabel gelegt zum Glück hinter dir und zu dessen munitionierten Bereitstellungslinien in den Entlastungsstätten dir zugewandt, wo sie Gesundheitserreger versprühen, melden melodische Antitoxine den Rennfahrersport durch dein Gewissen. Nicht, also da kann man auch also natürlich ewig dran arbeiten, um zu zeigen, dass das sozusagen, also wie dieser antilyrische Effekt sich hier eigentlich kristallisiert, einmal schon durch diese ständigen Wortzusammenballungen, nicht, was ja tatsächlich was ist, was nur die deutsche Sprache ermöglicht, also dieses Maß an Inhumanität kennt wirklich nur die deutsche Sprache, nicht sowas wie Kehlkopfverschlusslaut, Bereitstellungslinien, Gesundheitserreger, ne? Also einfach diese Worte schon alleine dementieren alles, was man mit Lyrik in Verbindung bringt. Und vorgestellt wird hier eigentlich ja auch wieder relativ konkret. Also ich finde schon, diese Bilder, die entworfen werden, sind irgendwie, das kann man sich konkretisieren, eben ein verkabeltes Glück, ne? Also die Kabel sind zum Glück hinter dir gelegt, das in Verbindung gebracht wird mit munitionierten Bereitstellungslinien, also mit so einem militärischen Komplex, Entlastungsstätten, also Urbanität, also irgendwie Großstadt, ne? Dem Versprühen von Gesundheitserregern, nicht? Also das könnte man, denke ich, tatsächlich fast als eine Übersetzung dieses Begriffs der Kulturindustrie verstehen, nicht? Dass Kulturindustrie begriffen wird, auch als so ein militärischer Komplex, der die Leute im doppelten Sinne aufrüstet. Ne? Und diese Gesundheitserreger beziehen sich, das bezieht sich, denke ich, tatsächlich explizit auf diesen Aphorismus über die Gesundheit zum Tode in den Minima Moralia, wo es eben darum geht, dass das, was gesellschaftlich als Gesundheit begriffen wird, die eigentliche Krankheit sei und dass das aber eben nicht heißt, wie Adorno da am Schluss schreibt, dass die Krankheit der Kranken irgendwie deshalb die Gesünderen oder die besser Erkennenden wären, sondern dass eigentlich das auch nur dieselbe Krankheit auf andere Weise ist. Nicht? Und das kann man direkt hier darauf beziehen. Und diese, also Glück wird hier sozusagen als eine Zurüstung, technisch produzierte Zurüstung der Individuen verstanden, die offensichtlich in einem Zustand sind, dass man eben sie mit Gesundheitserregern überhaupt erst anstecken muss, damit sie noch weiter funktionieren. Und in diesen Kontext passt zum Beispiel auch dieser Begriff von den Entlastungsstätten. Es gibt ja eigentlich Entlastungsstraßen, aber nicht Entlastungsstädte. Das passt aber eben in diesen Kontext der Vergnügungsindustrie. Also Entlastung, Massenkultur entlastet eben. Und das wird aber durch dieses Wort eigentlich sozusagen als, also das ist, hat, finde ich, auch nicht nur was Profanierendes oder Versachlichendes, sondern auch sowas drastisch Desillusionierendes. Ne? Weil das immer so zurückgezogen wird auf so banalen Alltag, wie auch diese Stellwände, nicht? Oder es kommen, das müsste man auch mal, es kommen in diesen ganzen Gedichten, kommt so Vokabular irgendwie so der bundesdeutschen 60er Jahre Städtearchitektur immer irgendwie vor, die auch irgendwie das Unschönste ist, was man sich vorstellen kann. Und diese melodischen Antitoxine, nicht, das bezieht sich natürlich auch auf sowas wie Klang, Schönheit, Melodie, und das wird dann eben kurzgeschlossen mit diesen diese Vorstellung von Entgiftung, Rennfahrersport. Also wir werden in ganz wenigen Zeilen sozusagen diese Sphäre der Technik, des Militärs, der Kulturindustrie, des Sports und so zusammengezogen zu einer Darstellung eigentlich einer Sphäre, wo es um Kunst, also um Kultur als eine Ertüchtigung und Aufrüstung der Individuen geht. Und diese Thematik kommt in diesen späten Gedichten auch sehr oft vor. Ich lese mal nur einfach, damit noch ein paar Beispiele zusammenkommen, noch ein paar Sachen vor. Also ein ganz kurzes Gedicht, ein bisschen früher geschrieben, heißt, da kommen auch solche Worte, dass man merkt, glaube ich, den sprachlichen Zusammenhang. Das ausgeschachtete Herz, darin sie Gefühl installieren, Großheimat, Fertigteile, Milch, Schwester, Schaufel. Das meine ich mit diesem Sentenziösen, nicht? Diese Gedichte haben immer so einen Aussagecharakter, ohne dass man eigentlich weiß, was da ausgesagt wird. Es sind ja sozusagen Behauptungssätze oder es wird irgendwas ausgesprochen in einem Duktus, als wäre das klar, worum es geht, aber es ist natürlich nicht klar. Ne? Und das verleiht dem eine Schärfe und irgendwie eine Prägnanz oder eben schon so einen epigrammatischen Charakter, den die früheren Gedichte nicht hatten. Nicht? Und hier findet man auch wieder dieses Sprachmaterial. Ne? Fertigteile, also Großheimat, Fertigteile, das ist natürlich irgendwie, da ist mit konnotiert sowas wie neue Heimat, ne? Wie damals diese Wohnungsbaugesellschaft hieß. Also so Mehrfamilien oder Reihenhäuser irgendwie, die zusammengebaut werden und alle gleich aussehen und dann tatsächlich so heißen wie neue Heimat oder so, aber eben aus Fertigteilen. Ne? Und dieses ganze Gedicht hier hat ja so ein Bau, da geht es ja irgendwie eigentlich um Bauen, ne? Also das ausgeschachtete Herz, in dem Gefühl installiert wird, die Heimat aus Fertigteilen, diese Schaufel. Das ist eigentlich ein Bauvorhaben, was hier beschrieben wird. Ne? Also sozusagen Gefühl im Herzenssprache, das Gefühl im Herzen als Produkt eines Bauvorhabens, wo irgendwie rumgeschaufelt wird und ausgeschachtet. Ne? Und das ist natürlich alles auch extrem brutal. Nicht? Also das hat eine Drastik auch, die früheren Gedichte nicht hatten. Ja, das kann man noch fortführen. Also ich lasse jetzt diesen Komplex und möchte noch zu was anderem wechseln, was damit zu tun hat und was auch alle Gedichte dieser späten Phase verbindet. Das ist dieser Bezug. Und das hat natürlich zu tun mit diesem Gestus der Versachlichung oder der fast also brutalen Profanierung von so Bildgehalten, das immer wieder in diesen späten Texten. Und das kann man, glaube ich, schon als eine Antwort auf die Rezeption Celans auch schon verstehen. So eine bestimmte Vorstellung von Lyrik als Sprache der Eigentlichkeit dementiert wird. Also es gibt etwa ein kurzes Gedicht, wo es irgendwie, denke ich, auch um so etwas wie ein theologisches Sprechen geht oder so. Das heißt, ausgeschlüpfte Chitinsonnen. Die Panzerlurche nehmen die blauen Gebetmäntel um. Die sandhörige Möwe heißt es gut, das lauernde Brandkraut geht in sich. Also das ist symptomatisch für diese späten Texte wegen dieser Sphäre der Kreaturen, des Kreatürlichen in einem abwertenden Sinne. Das zieht sich durch diese ganzen Texte, dass es da eigentlich gar keine Menschen mehr gibt, sondern eben Lurche, Unken, Insekten und so, das Brandkraut, nicht? Also irgendwie so ganz und gar niedrige Lebensformen, die aber in gewisser Weise offenbar sowas wie menschliches Leben vertreten, ne? Diese Sonnen, die ausschlüpfen aus Chitin, nicht? Damit wird ja auch diese Sphäre des Lichts wieder angespielt und aber verbunden mit so einem unangenehmen Insekten oder was weiß ich, Echsen-Dasein irgendwie mit diesen Lurchen. Ne? Und die Panzerlurche, damit wird natürlich auch wieder dieser militärische Komplex irgendwie angespielt. Aber wichtig an diesem Gedicht ist, denke ich, dass eben hier tatsächlich noch Elemente von so einer pathetischen Hochsprache vorkommen. Ne? Etwa wenn diese Gebetmäntel, die Lurche um sich umnehmen, sandhörig, ne, dieses Wort, also es ist sozusagen also auch so ein Nachklang des Heidegger-Jargons, das Brandkraut geht in sich. Ne? Also das ist sozusagen, da sind so Elemente von so einer längst so zu eben so auf die Sphäre von so politischem Repräsentationsgewäsch depravierten Hochsprache werden hier aufgenommen und bezogen auf diese Kreaturen. Ne? Und das ist, denke ich, also das gibt es eben ganz viel in diesen späten Gedichten. Also es gibt auch eins, wo, das habe ich jetzt hier nicht markiert, wo davon die Rede ist, dass, also zum Beispiel hier, also vielleicht nur mal so ganz summarisch, in einem Gedicht ist von Müllschluckerchören die Rede. Oder in einem anderen von den Graupapageien, die die Messe in deinem Mund lesen, wo also auch sowas wie eine theologische Sprache als ein Geplapper von Individuen, die irgendwie in meinem Mund sprechen, dargestellt wird. Und in dem Text heißt es dann am Ende, du hörst es regnen und glaubst, auch diesmal sei es Gott. Also das hängt, denke ich, zusammen. Also einmal dieser Bezug auf so eine Vokabular der Versachlichung und Profanierung, diese ganze Techniksphäre, Militärsphäre und auch so Nachrichtensprache und gleichzeitig diese Kritik an so einem falschen Pathos. Und das muss man, glaube ich, schon verstehen als, weil das in der Zeit Celan tatsächlich auch schon formuliert hat, dass er da falsch verstanden wird, als eine Antwort auf diese Vereigentlichung von Celans eigenen Texten in der Rezeption. Und deswegen wäre das eben interessant, das ist vielleicht so der abschließende Gedanke, sich mal zu überlegen, inwiefern diese Sprachkonzeption in diesen späten Texten nicht doch nochmal einen ganz anderen Begriff von Engagement entwirft, als die in diesem mittleren Teil des Werks, also wo es eben sehr stark um bestimmten emphatischen Werkbegriff geht und um Engagement im Sinne von Eigengesetzlichkeit der Sprache, weil diese späten Texte tatsächlich eher so diesen Charakter haben, so ausgespuckt zu werden oder unter unglaublichem Zeitdruck zusammengezogen werden zu müssen und ständig man also diesen aus dieser, das kann man auch an dieser Anrede des Du sehen, der eigentlich, die hat immer so was Appellatives in diesen Texten, also die haben sozusagen ein ganz anderes Verhältnis zur Zeit, indem sie durch diesen epigrammatischen oder sentenziösen Charakter eigentlich immer schon so eine Appellstruktur haben, die die früheren Gedichte eigentlich nicht haben. Aber ohne dass klar wird, an was da eigentlich appelliert wird, nicht? Also daraus folgt natürlich nicht irgendwas so unmittelbar. Aber es hat eine Eindringlichkeit und einen Aufforderungscharakter. Und das hängt, denke ich, auch mit dieser fast vergleichsweise massenhaften Produktion in dieser späten Zeit zusammen, den die früheren Texte nicht haben. Und ich denke, da könnte man, das meinte ich in der Ankündigung mit Interventionismus, weil das nochmal ein stärkerer Begriff ist als Engagement, überlegen, ob da nicht nochmal das sich ganz neu konstelliert, diese Vorstellung von Engagement im Sinne von einer appellierenden Sprache, die sozusagen sich aggressiv schon an den Rezipienten wendet, aber eben in der paradoxen Form, dass da eben zu was aufgefordert wird, was gar nicht mehr formuliert werden kann. Also das wäre so der abschließende Gedanke. Vielleicht können wir jetzt dann einfach noch ein bisschen diskutieren.